Wie kam es dazu? Ja, mir flatterte einfach ein entsprechendes Briefchen ins Haus, dass dann und dann ein Gerichtsverfahren ist. Ein Rechtsvertreter wurde bestellt, den ich gar nicht kannte. Und warum? Und die einzige Begründung, die da drin stand, warum ich für unmündig erklärt werden sollte, das war auch wieder so haarsträubend. Da muss ich dazu sagen, ich war damals 46 Jahre bereits alt. Da hieß es, die fragliche Person wohnt nicht mehr bei seiner Mutter. Also weil ich mit 46 Jahren nicht mehr bei meiner Mutter wohne, muss man mich für unmündig erklären lassen. Ich bin in diesem Gerichtsverfahren vom Staatsanwalt und Richter nur dauernd angeschnauzt und angebrüllt worden. Das Einzige, was mir als Vergleich einfällt, ist zum Freislöscher Volksgerichtshof. Als wie wenn ich der Gangster und Verbrecher gewesen wäre, wie wenn ich der Angeklagte gewesen wäre. Und solche Gerichtsverfahren in Altötting, das ist ein kleinerer Provinzort, da ist die Gerichtshalle normalerweise leer. Aber zu diesem Termin, wo man mich ja richtig mobben und verarschen wollte, hatte man extra noch eine ganze Schulklasse eingeladen oder zwei und der ganze Saal war gerammelt voll. Und man hat mich da richtig als Idioten hingestellt, kann man sagen. Und dann bin ich aufgesprungen und das war der Beginn meiner Flucht nach Österreich und ins Ausland. Und da muss ich sagen, ich hatte zu der Zeit mir angewohnt, immer einen Diplomatenkoffer dabei zu haben. Da hatte ich meinen Reisepass drin und ich habe auch sowas wie einen sechsten Sinn. Ich hatte zwei Tage vorher 2000 Mark bei der Bank abgehoben. Aber Sie hatten doch geblutet. Ich hatte voll geblutet, warum und ohne Wundversorgung und warum ich eigentlich nicht verblutet bin, kann ich eigentlich auch nicht erklären, es war einfach so. Und ich bin da durch dick und dünn, das war etwa, wann war denn das, Mittag, ja, und ich bin da gelaufen durch den Wald, bis es finster war, es bis 8 Uhr nachts. Ich bin da schon etliche Kilometer durch Gestrüpp und Dornengebüsch durch, ich habe da vielleicht 10, 20 Kilometer zurückgelegt. Aber nicht auf freier Fläche, sondern durch dick und dünn. Ja, und ich bin dann durch den Wald weiter und ja, mir war klar, wenn ich das Auto, dass ich in Deutschland keinen Blumentopf mehr gewinnen kann bei der Mafia, war mir auch klar, das ist ja hier kein Rechtsstaat und wenn, dass ich gewonnen habe, wenn ich das Ausland erreicht habe, nur Österreich, war mir klar, weil was hätten die sagen sollen den Österreichern, den österreichischen Polizei- oder Justizkollegen, was ich angestellt hatte. Ich hatte ja nichts angestellt. Ich war ja kein Verbrecher. Umgekehrt, der Ries und diese Justiz- und Polizeibehörden sind die Gangster, die das Recht mit Füßen treten. Also die, in dem Moment, wo ich das Ausland erreicht hatte, hatte ich gewonnen. Und ich habe mich eben dann nur im Wald aufgehalten und im Wald geschlafen. Und ich habe da irgendwie profitiert von den früheren Karl-May-Büchern, die ich gelesen habe. Wie lange waren Sie da im Walde? Ich war da 3,5 Monate im Wald. 3,5 Monate im Walde? Ich bin nach Österreich, also ich war in Deutschland etwa einige Wochen. Ich bin Richtung Rosenheim so runter und dann bei Aach nach Aachenmühle und dann über den Geigelstein, das ist ein Berg. Den kannte ich zufällig, weil da war ich schon zweimal oben mit meinem Onkel und meinem Opa. Ich bin da mit dem Mountainbike rauf und da kann man auch oben auf der anderen Seite runterfahren nach Österreich. Und da war dann auch mal eine Schlange, eine Escalapnatter oder eine Kreuzotter oder was, aber ich habe vor Tieren eigentlich weniger Angst. Ich war direkt, ich mache das Zelttor auf und 30 Zentimeter von mir hängt die Schlange so in so einem Gestrüpp drin. War es ein bergiges Gebiet, wo Sie da übernachtet hatten? Ja, das war dann schon hügelig und wurde immer hügeliger, weil ich ja in Richtung... Sie waren der Mann in den Bergen? Kann man sagen. Auf der Flucht von einer falschen Verurteilung, der Mann in den Bergen, das kennen Sie doch. Ist das ein Film, den es gibt? Ja, sicher. Der Mann in den Bergen. Oder heißt es der Mann aus den Bergen? Adams. Adams. Grizzly Adams. Ah ja. Kennen Sie nicht? Ist Fernsehserie. Eine ganz bekannte Fernsehserie. Ich sehe schon seit 1998 nicht mehr Fernsehen. Ich etwa auch, aber ich weiß nicht, bei mir waren es vielleicht 20 Jahre, dass ich keinen Fernsehen mehr gucke. Aber das ist vernünftig. Es kommt so viel Schrott und Manipulation. Und genau das Geräusch war das uns schon sehr nah. Wird vielleicht auf 30, 20 Meter getippt und dieser Ballon flog also wirklich genau über mich drüber, im vielleicht der Korb vielleicht 5 Meter über mir. Also wenn ich da nicht so total dicht gemacht hätte mit diesen Zweigen, dann hätten die mich gefunden. Herr Pohlmann aus Bielefeld. Ja, guten Tag. So, jetzt möchte ich mit Ihnen nochmal über Ihren Fall sprechen. Okay, erstens, haben Sie meine E-Mails schon gelesen? Alle bekommen, aber ja. Ich kann mich nicht an den ganzen Inhalt erinnern, ich war noch gar nicht ganz durch. Sie wollten mir noch weitere Bilder senden, hieß es im letzten, nicht wahr? Ich habe 5 E-Mails geschickt. Genau. Und nicht, das war's dann vorerst. Ich habe zwar schon noch weitere Bilder, aber keine wichtigen mehr und nicht als elektronische Datei, die müsste ich erst einscannen, die müsste ich erst raussuchen, die lagern in irgendwelchen Kartons, das habe ich nicht sofort parat zur Verfügung. Mhm. Wie hat alles damals angefangen bei Ihnen? Dass ich in Altötting auf einer Straße einen jungen Mann ansprach, den ich für einen Japaner hielt, und dann stellte sich raus, es ist ein Chinese. Und der war untergebracht im sogenannten Franziskushaus. Dort hatte der Ries, dieser Hoteldirektor, um den es in letzter Konsequenz geht, ein Haus angemietet, wo er die Chinesen unterbrachte, weil er hatte so viele Chinesen als Schüler bekommen, angeworben, dass seine Räumlichkeiten in seiner Schule in Altsgern draußen, in Neutting-Altsgern, nicht mehr ausreichten. Und ich unterhielt mich mit dem Chinesen. Und habe mich mit dem es stellt sich dann raus, dass ich kein Japaner war, sondern ein Chinese. Ich habe mich mit dem angefreundet und aus vereinbart, dass ich ihn öfters besuche. Und als ich dann das Haus wieder verließ, am Hauseingang kamen nochmal 10 Chinesen daher. Und da war dann meine zukünftige Freundin dabei und da hat es gleich Klick gemacht. Und bei ihr auch, also das war, was man nennt, Liebe auf den ersten Blick. Und das kann man vielleicht so plausibel machen. Es ist ja bekannt, dass die Chinesen, überhaupt die Asiaten, sehr reserviert sind. Aber die sagte gleich nach 3 bis 5 Minuten, sie möchte mich zu ihren Eltern zu Hause nach Wuhan in China einladen. Jetzt geht es aber auch mehr um die Sache mit diesem Herrn Direktor, nicht wahr? Okay. Der diese großen Mengen Steuern dort wohl nicht entrichtet. Ne? Ging es darum? Ja, um die Kurve zu kratzen, vielleicht noch 1, 2 Sätze als Überleitung. Ja. Ich habe mich mit der dann total angefreundet, die musste aber dann ins Praktikum auch weg. Und ich habe mit anderen Chinesen dann viel gesprochen, die nicht weggeschickt wurden ins Hotel, um Chinesisch zu lernen. Aber ich habe nicht ein einziges Wort Chinesisch von anderen Chinesen gelernt, sondern die haben mir alle ihr Herz ausgeschüttet, wie schlecht es ihnen an dieser Schule ging. Und es stellte sich heraus, dass es da um einen groß angelegten Schwindel ging, denn diese Chinesen waren alle nach Deutschland gekommen, um Deutsch zu lernen. Die dachten alle, sie kommen auf eine Sprachschule, denen war am schwarzen Brett in China oder und in Zeitungsinseraten, waren sie angeworben worden, wenn man Deutsch lernen will, kann man hier in Neutting auf diese Schule kommen. Und sie landeten aber tatsächlich auf einer Hotelberufsfachschule. Dort gab es zwar 2 Wochenstunden Deutsch von nur 45 Minuten, aber die Lehrer konnten nicht Chinesisch und das Lehrmaterial war in Deutsch. Man kann sich also leicht vorstellen, dass die sich dann nur durch die Gegend stammelten. Und sie fühlten sich natürlich betrogen und waren ja auch definitiv betrogen. Und sie mussten aber ihr Geld vorher zahlen. schon in China für das erste Schuljahr, so eine Ausbildung dauerte 2 bis 2,5 Jahre, das macht schon mal 50.000 D-Mark. Dann reichte dieses normale Schulgeld gar nicht, damit konnte man gar nichts anfangen, sondern man musste noch mehrere, man kann wirklich sagen, sauteure Weiterbildungskurse, teilweise bis über 9.000 D-Mark, machen, damit diese Berufsausbildung dann abgeschlossen ist. Also der hat satt abkassiert, dieser Hoteldirektor. Und pro Person? Und pro Person 50.000 etwa? Reines Schulgeld für in einem Jahr hat er 20.000 verlangt, wenn man also diese 2,5 Jahre machte, waren das allein reines Schulgeld schon 50.000. Jetzt, das ist also schon mal schwerer, das erfüllt den Tatbestand des schweren Betrugs, ich habe mich da sehr genau informiert. Jetzt kommt der nächste Punkt hinzu, der Steuerhinterziehung. Obwohl dieser Schuldirektor mit dem früheren bayerischen Innenminister Gerold Tandler die Schule gegründet hat, der ist dann allerdings bald wieder ausgestiegen. Also gute Beziehungen zur bayerischen Staatsregierung hatte. Hat er seine eigenen CSU-Kumpane und den Fiskus schmählich betrogen. Er hat dem Staat gegenüber nämlich nur behauptet, nur angegeben, dass ein Schuljahr 13.600 oder 400 D-Mark kostet. Und die Differenz zu den 20.000 D-Mark sind also schon mal reines Schwarzgeld. Und so erklärt sich auch, dass der Riss sich im Zeitalter der elektronischen Banküberweisung das Geld nicht etwa aus China überweisen hat lassen, sondern, das weiß ich aus sicherer Quelle von seinem Diätkoch, und der weiß es von der Privatsekretärin des Riss, mit der dieser Koch ein Testel-Mestel hat, und die hat es ihm im Bett anvertraut, dass der Riss immer persönlich im Flieger im Koffer das Geld persönlich aus China holt. Mhm. Und kofferweise, kofferweise aus China nach Deutschland geflogen. Ja. Also nicht auf einmal, sondern der ist regelmäßig rübergeflogen. Denn er hatte ja ständig Chinesen da. Also er hatte ungefähr diese Schule 25 Jahre lang betrieben und hatte etwa 35.000 Chinesen und insgesamt fast 40.000 Schüler, laut den Angaben auf seiner eigenen Webseite, die es nicht mehr gibt, so wie es auch diese Schwindelschule nicht mehr gibt. Und er hatte auch einige Deutsche und Russen als Schüler. Mhm. Aber Sie sind irgendwie da in Gefahr geraten, als Sie da irgendwas aufdecken wollten, war das wohl so? Tja, ich habe dann immer mehr mitbekommen, wie kriminell die Schule ist, vor allem auch deswegen, der Ries, dieser Schuldirektor, hat sich ja gewissermaßen selbst hineingeritten. Ich war ja nur mit dieser Chinesin, dieser Frau Liu Qingya, befreundet und das wäre es eigentlich gewesen. Aber dieser Schuldirektor hat diese Freundschaft total hintertrieben und kaputt gemacht. Er hat, so unglaublich das klingt, dieser Chinesin, die damals 28 Jahre alt war, also Schülerin, meint man vielleicht 14 oder was, das war eine voll erwachsene Frau mit 28 Jahren, hat ihr jeglichen Umgang mit mir verboten. Also persönlich, telefonisch und brieflich jeglichen Umgang verboten. Und da sie natürlich mit mir befreundet waren und weiter mir Briefe geschrieben hat und mich angerufen, jedes Mal, wenn er erfahren hat, und er hatte da gute Quellen, sie total sanktioniert und terrorisiert und gemobbt in der Schule. Und zwar auch die Lehrer aufgehetzt, dass die im Unterricht wirklich fertig gemacht und gemobbt worden ist. Sodass ich sogar von Chinesen, wenn auf der Straße angesprochen worden bin, als ich das noch nicht wusste, ich sollte mich um eine Freundin kümmern, die wird in der Schule so fertig gemacht. Ja. Und und ich habe dann dem Ries eine Abmahnung geschrieben, er soll das bitte bleiben lassen. Und nachdem das aber immer schlimmer wurde und der Kontakt auch immer weniger wurde, weil meine Freundin ja so sanktioniert wurde, habe ich dann auch die Presse informiert und eines Tages rief mich überraschend meine Freundin an und sagte mir, der Ries will sie nach Hause schicken, nach China, weil sie auch etwas Geldschwierigkeiten in ihrer Verwandtschaft in China hatte, da war irgendwer gestorben, da bin ich nicht so genau informiert. Auf jeden Fall, Mittwochnachmittags bekam ich diesen Anruf und am Freitag in der Früh wollte sie schon vom Flughafen München nach China heimschicken lassen, mehr oder weniger zwangsweise. Und für mich wäre da eine Welt zusammengestürzt und die 20.000 D-Mark, die ich ihr hätte leihen sollen, die hatte ich nicht und konnte ich nicht aus der Tasche ziehen. Und so überlegte ich mir, wie ich das sonst verhindern kann, dass er sie heimschickt. Einfach dadurch, dass ich sofort eine Eilintervention geschrieben habe, indem ich eben so kurz zusammengefasst habe, was ich damals schon an kriminellen Vorgängen dieser Schule wusste. Und ich habe diese Eilintervention an alle Leute und Stellen geschickt, die ich für wichtig hielt. Das war Bundeskanzler, Bundespräsident, Ministerpräsident von Bayern, chinesische Konsulate und Botschaften, Fernsehredaktionen, Stern, Spiegel, Bildzeitung, Abendzeitung, Süddeutsche und so weiter. Und es kam dann eine Rückmeldung von einem Sternredakteur, der am selben Tag noch zurückrief. Am Vormittag habe ich das per Fax durchgelassen. Und der rief mich dann am Donnerstagnachmittag an und fragte, ob ich ihm beweisen könnte, dass diese Schüler tatsächlich 20.000 D-Mark bezahlen. Und er sagte, ich habe ja keinen Kontoauszug von denen bekommen, aber alle Chinesen haben mir übereinstimmend gesagt, dass es 20.000 Mark sind. Und ich habe dann den Chinesen sogar gesagt, dass der Ries das abstreitet, es sind 20.000 Mark. Dann haben die dezidiert gesagt, also der Ries, der lügt und das sind 20.000 D-Mark. Da wurde nicht einmal was anderes gesagt. Gut, und ich habe damit tatsächlich die Abschiebung verhindern können. Allerdings hatte der Ries ja keinen Zugriff, dieser Schuldirektor, sondern er hat dann meine Freundin ausbaden lassen und die total fertig gemacht. Und hier kommt noch was hinzu. Dieser Ries, der Neuttinger Bürgermeister, hatte einen sogenannten Busenfreund, das war der Neuttinger Bürgermeister Springer. Und der wollte sich bei seinem Freund besonders lieb Kind machen, dass er eben die Chinesin, die der Schuldirektor nicht so mochte, besonders terrorisiert und fertig machte. Und meine Freundin hat mir dann erst nur widerstrebend berichtet, dass an dieser Schule wegen mir und ihr eine Konferenz einberufen worden war, in der es nur darum ging, dass wir befreundet sind und dass wir halt lächerlich gemacht wurden und gemobbt worden sind. Und das hat die so fertig gemacht, es ging ja über Monate, Tag für Tag, dass wenn sie von dem Bürgermeister erzählt hat oder ich nachgefragt habe, was hat der Bürgermeister da gesagt, jedes Mal bei dem Wort Bürgermeister ist sie zusammengezuckt, wie wenn sie einen Stromschlag bekommen würde. Und sie ist während dieses Gespräches, das war auf dem Weg zu Fuß von Neuting nach Altsgern, das war eine wenig befahrene Landstraße, ständig von einer Straßenseite auf die andere gelaufen und gehüpft, total nervös. Also ich habe noch nie in meinem Leben so ein menschliches Wrack gesehen, wie was diese Mafia und CSU-Mafia aus dieser bedauernswerten Chinesin gemacht hat. Und dann ging es so weiter, dass, das war das letzte Mal, dass ich sie persönlich gesehen habe, wir hatten dann noch weiter Telefon- und Briefkontakt. Und ich bin dann umgezogen, weil ich hatte ja weiterhin vor, die Liu Qing ja zu heiraten, um eventuell nach China umzuziehen. Und ich hatte mir dann einen besseren Job gesucht in Eckenfelden als Industrieelektroniker. Und es war eigentlich mit diesem Schuldirektor, gab es dann eigentlich gar keinen Zwist mehr. Und dann erhielt ich eines Tages aus heiterem Himmel eine Verleumdungsklage. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Mir ist das sofort wie eine Dummheit vorgekommen, dieses Schuldirektors. Denn alles, was ich der Presse gegenüber angegeben hatte, war ja nur, was die Chinesen mir berichtet hatten, das stimmte ja alles. Und jetzt war ich aber gezwungen, dass ich auch beweise, dass das stimmt. Denn diese Verleumdungsklage hat ja zur Folge, dass es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Also muss ich zu meiner Rechtswahrung beweisen, dass das stimmt. Und bei mir ist der Groschen gefallen, wie ich das machen muss. Ich selber behaupte gar nichts mehr, sondern ich lasse nur noch, ob ich in meinem Schriftsatz, den ich verfasst habe, einen 20-seitigen Schriftsatz mit 10 Seiten Anlagen, ich lasse nur noch die Aussagen von Zeugen zu Wort kommen. Zitiere die per eidesstattliche Aussage, dass die so gesagt haben. Und Aussagen von anderen Zeugen, bei denen Ries Schulden hat oder die über diesen Skandalbetrieb auch Bescheid wissen. Oder Briefe dann von meiner Freundin, dass ihr verboten worden ist, der Umgang mit mir, dass sie mir Briefe schicken muss, anonym, weil sie Angst haben muss vor Restriktionen an der Schule vom Ries. Das Ergebnis war dann, dass es plötzlich keine Verleumdung mehr war. Und ich habe in diesem Schriftsatz, den ich bei Polizei und Altötting und Traunsteiner Justizbehörden eingereicht habe, reingeschrieben, das Gerichtsverfahren muss öffentlich sein und ich werde zu diesem Gerichtsverfahren Journalisten einladen. Und plötzlich war es dann keine Verleumdung mehr, das Verfahren wurde eingestellt. Das kann man leicht nachvollziehen. Diese Mafia hätte sich ja ins eigene Fleisch geschnitten, wenn das bekannt geworden wäre und auch noch vor Journalisten alles haarklein ausgebreitet wird, was das für ein Gangster ist. Nachdem sie mich dann vornrum nicht klein bekommen hatten, begann eine richtige Infamie, ein Staatsterrorismus, muss man sagen, hintenrum. Ich war vorher schon, bevor ich nach Eckenfelden gezogen war, von der Polizei Altötting erheblich terrorisiert worden. Man hat einen Ex-Knacki, das kann ich zwar schlecht beweisen, aber der hat es mir gegenüber nicht eingestanden, aber die Zusammenhänge führen zwingend zu dieser Schlussfolgerung, denn ich weiß zum Beispiel, wie der Staatsschutz arbeitet, nur die leitenden Funktionen sind Akademiker, die Drecksarbeit machen müssen, das sind Ex-Knackis, denen man Straferleichterung gewährt hat, die dann jemand schikanieren zum Beispiel. Und ich wurde zum Beispiel von so einem Ex-Knacki, der in meinem Haus wohnte, gewürgt worden und die Polizei Altötting verweigerte die Entgegennahme einer Anzeige. Jetzt erzählen Sie mal, wie das passiert ist, im Detail genau. Dieses gewürgt. Der wohnte auf derselben Etage wie ich und ich hatte meine Wohnung am Ende eines Ganges und der eben etwas weiter entfernt und ich musste regelmäßig an dem seiner Wohnungstür vorbeigehen, wenn ich kam oder meine Wohnung verließ. Und der hat mir entweder ein gutes Ohr gehabt oder direkt abgepasst. Der ist öfters rausgegangen aus seiner Wohnung, wenn ich gekommen oder gegangen bin und der hat mich einmal unten am Hausgang auch abgepasst, als ich die Post holte. Der hat offenbar gecheckt, dass ich zum Postkasten runtergehe. Und dort unten am Hauseingang hat er mich am Hals gepackt und richtig fest gewürgt. Ja, und er hat dann zwar wieder alleine nach die Hände wieder weggenommen, aber also hat doch ziemlich fest zugedrückt und war ziemlich offensichtlich, dass das ein Einschüchterungsversuch für mich in Sachen Chinya sein sollte. Ich sollte die Finger von ihr lassen. Mir ist zum Beispiel auch ein Polizeiauto in Radfahrergeschwindigkeit nachgefahren. Zuerst 800 Meter hinter mir, dann haben sie mich überholt und sich ein paar Meter vor mich gesetzt. Also man kann sagen, ein Affenzirkus. Aha. Das ist schon mehr als Nötigung. Und zwar war das, als ich das erste Mal mit dem Rad an diese Schule rausfuhr. Ich bin dann auch von dieser Frau des Ries ganz dumm und unverschämt angeschnauzt worden, denn dieses Polizeiauto, diese Herren waren vorher bei der Frau, die sind direkt aus der Einfahrt von der Schule rausgekommen, als ich mit dem Fahrrad da eingebogen bin. Also man hat bei mir zum Beispiel auch eine Taschenkontrolle mal gemacht, mich in Altötting. Also immer wenn ich mit dem Rad unterwegs war, dann sind die auffällig oft mit dem Polizeiauto rumgekreuzt und haben mich einmal angehalten und eine Taschenkontrolle gemacht und auch in meinen Diplomatenkoffer geschaut, den ich immer dabei hatte. Das Interessante war, ich habe dann aus anderen Gründen mal einen früheren Schulkollegen vom Gymnasium besucht, der war Rechtsanwalt in Altötting und habe das erwähnt. Und dann sagte der mir, zu meiner Überraschung, das hätten die gar nicht gedurft. Die können nicht einfach eine Taschenkontrolle machen, sondern nur bei Gefahr im Verzug, wenn zum Beispiel an der Kreissparkasse Altötting gerade ein Banküberfall war und du gehst gerade vorbei und der Bankräuber ist auch gerade rausgestürmt, dann dürfen die dich auch kontrollieren, ob du eventuell Geld in der Tasche hast. Aber nicht einfach irgendwen auf der Straße willkürlich eine Taschenkontrolle machen. Aber bei Ihnen ist ja noch mehr passiert. Bei mir ist noch erheblich mehr passiert. Man hat dann, nachdem dieses Gerichtsverfahren, also mich vorne rum kaputt zu machen und mundtot zu machen, gescheitert war und mich sozusagen hintenrum terrorisiert mit Hausdurchsuchungen, wobei das Witzige, witzig allerdings nur in Anführungszeichen, für mich war es nicht witzig, die Begründungen für diesen Terror, sie mussten ja irgendwas sagen, warum sie kommen, lauteten zum Beispiel mit hoher Stimme gesprochen oder die Vorhänge waren zugezogen. Das hatten Sie also erwähnt. Das wäre ein Grund gewesen, warum es bei Ihnen eine Wohnungsdurchsuchung gab? Ja, das ist ja neu, dass sowas justiziabel sein soll, dass das nicht erlaubt sein soll. Wobei sich zuerst Vorhänge zugezogen waren schon. Ich hatte mir dann einen noch besser bezahlten Job in München gesucht, in München-Dachau in einer Computerfirma. Und um mir das tägliche Hin- und Herreisen zu ersparen, hatte ich mir eine Wohnung in München gemietet und kam nur immer zum Wochenende. Und da meine Wohnung ebenerdig war und öfters Leute reinschauten beim Fenster, hatte ich einfach die Vorhänge während der Woche zugezogen. Aber das ist ja schließlich nicht justiziabel. Und mit hoher Stimme gesprochen, muss man sagen, selbst wenn das stimmen würde, woher will die Polizei das wissen, hat man in meine Wohnung etwa eine Wandzehe gepflanzt. Also das wird ja immer haarsträubender und krimineller. Haben Sie da irgendwas schriftlich, warum die Hausdurchsuchung stattgefunden hatte? Nein, wie die Hausdurchsuchung stattgefunden hat, verdient auch noch eine Erwähnung. Das war nicht etwa nur ein Polizeiauto und zwei Polizeibeamte, sondern der Chef dieser Polizeiinspektion tanzte persönlich an mit etwa 10 bis 15 Leuten. In meiner Wohnung waren etwa 4, 5 Leute. Vor dem Haus trieben sich ein Haufen Polizeileute rum und die kamen mit 4 Mannschaftswagen, also mit einem normalen flachen oder 3 oder 4 Mannschaftswagen. Also wie wenn man eine ganze Terroristenbande fangen müsste. Mhm. Und die haben mich richtig terrorisiert mit Hausdurchsuchungen und vorher war schon Mobbing. Und der Gipfel war, dass man mich dann, um mich mundtot zu machen, für unmündig erklären lassen wollte. Wie kam es dazu? Bitte? Wie kam es dazu? Ja, mir flatterte einfach ein entsprechendes Briefchen ins Haus, dass dann und dann ein Gerichtsverfahren ist. Ein Rechtsvertreter wurde bestellt, den ich gar nicht kannte. Und warum? Und die einzige Begründung, die da drin stand, warum ich für unmündig erklärt werden sollte, das war auch wieder so haarsträubend. Da muss ich dazu sagen, ich war damals 46 Jahre bereits alt. Da hieß es, die fragliche Person wohnt nicht mehr bei seiner Mutter. Also weil ich mit 46 Jahren nicht mehr bei meiner Mutter wohne, muss man mich für unmündig erklären lassen. Haben Sie das noch schriftlich vorliegen? Nein, das habe ich leider nicht mehr, denn dazu werde ich gleich kommen. Ich musste dann fliehen. Das heißt, ich wollte mich umbringen, musste dann fliehen. Und bin ins Ausland und mein Hausrat wurde aufgelöst. Ich habe diese Unterlagen also nicht mehr. Ja, aber wie kam es denn? Aber ich konnte aus jeder Zeit zum Beispiel als eine stattliche Erklärung erklären. Ja, aber eventuell könnten Sie das ja in der Gerichtsakte nochmal kopieren lassen. Puh. Denn sicherlich gibt es diese Papiere noch. Das könnte noch. Man vielleicht, aber danach ist mir nicht, dass ich zu diesen Gangstern hingehe und das dann nochmal aufwühle. Was war denn zwischenzeitlich noch passiert? War eine Hausdurchsuchung, eine oder mehrere? Mehrere. Und dann wollte man mich für unmündig erklären lassen. Und das war dann so das Verfahren wie am Montag gewesen, vormittags. Mir war klar, dass ich da nicht hinging. Da muss ich vielleicht, damit man das versteht, noch einflechten. Ich hatte schon eine entsprechende Erfahrung gemacht. Dieser eine vom Staatsschutz vermutlich aufgehetzte Knacki, der hat es mir gegenüber zugegeben, dass er im Knast war, vor kurzem erst noch. Da hat ja die Polizei keine Anzeige entgegengenommen wegen dem Würgen. Und dann hat mir eine rechtskundliche Person geraten, nochmal zur Polizei zu gehen und hartnäckig zu bleiben. Und dann hat man mir bei der Polizei das komische Angebot gemacht, nicht wegen dem Würgen eine Anzeige zu machen, sondern nur wegen Beleidigung, wenn ich mich richtig erinnere. Also wegen einer anderen Sache. Und dann habe ich mir gedacht, ja, besser als nichts, machen wir das. Und es kam dann zu diesem Gerichtsverfahren und das war eine reine Farce. Denn ich bin in diesem Gerichtsverfahren vom Staatsanwalt und Richter nur dauernd angeschnauzt und angebrüllt worden. Das Einzige, was mir als Vergleich einfällt, ist so ein Freislöscher Volksgerichtshof. Als wie wenn ich der Gangster und Verbrecher gewesen wäre, wie wenn ich der Angeklagte gewesen wäre. Und solche Gerichtsverfahren in Altötting, das ist ein kleiner Provinzort, da ist die Gerichtshalle normalerweise leer. Aber zu diesem Termin, wo man mich ja richtig mobben und verarschen wollte, hatte man extra noch eine ganze Schulklasse eingeladen oder 200. Der ganze Saal war gerammelt voll. Mhm. Und man hat mich da richtig als Idioten hingestellt, kann man sagen. Ja, Sie sind und aber der Täter, der mich gehört hatte, der wurde entschuldigt. Sie sind aber der Fünfte, der aus diesem Bereich Altötting bei mir anruft oder etwas vorzutragen hat. Das ist schon sehr viel. Ich kenne mehrere Leute, die genau wissen, was für haarsträubende Zustände an diesem Amtsgericht Altötting sind. Also das spottet wirklich jeder Beschreibung. Und wenn man jemanden Neuen kennenlernt und kommt, das hat der auch mit dem Gericht zu tun gehabt. Und wenn es nur Zivilklage ist, die schütteln alle nur den Kopf und sagen, das ist wirklich wie in Hinterindien oder nicht einmal mehr heute, sondern wie vor 50 Jahren. Also da gehört wirklich mal ausgemistet, anders kann man das nicht sagen. Mhm. Wie war das? Man hat Sie dort bei Gericht mies behandelt, der Täter war gar nicht gekommen und wie ging das dann weiter? Der Täter war schon gekommen, aber der wurde ununterbrochen. Mit dem hat der Richter quasi Privatgespräche geführt, wenn der Angeklagte saß gleich links, vom Richter aus gesehen links. Und mit dem unterhielt er sich ganz nett und der war dann, und ich wurde dann gefragt, wissen Sie, wo der Angeklagte inzwischen wohnt? Und sagte ich, nein. Ja, der wohnt inzwischen bei ihrer Schwägerin in Mörtel. Ja, und das hat nicht mal gestimmt, der hat nur im selben Haus auf einer anderen Etage gewohnt und hat aber mit ihr persönlich nichts zu tun. Und wieso das entlastend sein soll, bleibt das Geheimnis des Gerichts. Also man sieht, auf was für einem Niveau sich die CSU-Behörden im Landkreis Altötting bewegen. Und nachdem ich da bei Gericht so verarscht worden war und ja sonst auch nicht auf den Kopf gefallen bin und intelligent und ich ja schon dauernd gemobbt worden bin und mir ja klar war, das ist ein Politikum, man will hier verduschen, dass ein CSU-Amigo 35.000 Chinesen betrogen hat, das kann man ja ein Politikum nennen. Und das ist ein schwerer Betrug im größten Ausmaß. Man wollte einfach verhindern, dass das bekannt wird. War mir klar, dass man mich einfach verschwinden lassen will, damit ich nicht mehr in der Öffentlichkeit aktiv sein kann. Dass man mich also irgendwie in eine Klopse einweist oder so. Und darum war mir klar, dass ich in dieses Verfahren gar nicht hingehen brauche, denn was das Ergebnis stand da schon vorher fest. Ich war mir zwar noch nicht so sicher, wie ich da mich verhalten sollte. Ich weiß auch, dass wenn man zu so einem Verfahren nicht freiwillig hingeht, dass man da mit der Polizei geholt wird. Aber das hat sich dann von alleine gelöst, denn als ich am Samstag zum Einkaufen fuhr mit dem Rad in Eckenfelden, bemerkte ich plötzlich, dass wieder mal die Polizei mit so einem Mannschaftswagen hinter mir herfährt, auch mir über mehrere Straßenecken folgt. Und dann wollte ich genau wissen, ob die mich verfolgten und bog auf so einen Radweg ein und da wollten die mir auch noch nachfahren. Dann bin ich in die Fußgängerzone reingefahren, wo die mir nicht nachkonnten, habe das Fahrrad versteckt und bin zu Fuß weiter geflüchtet in so eine ganz kleine Nebenstraße, wo überhaupt kein Verkehr ist, wo es total unübersichtlich ist, wo praktisch auch kein Fußgänger ging, so im hintersten Winkel. Und da stand eine große Hausmülltonne, so wie sie für große Wohnblöcke üblich ist. Und da standen auch noch vier so kleinere, runde, zylindrische Mülltonnen. Und hinter dieser großen Mülltonne habe ich mich auf den Boden hingelegt und versteckt und links und rechts jeweils zwei von den kleinen Mülltonnen hin. Und ich war dann so verzweifelt, denn ich sah für mich keine Perspektive mehr und die hatte ich ja damals praktisch nicht mehr. Denn in dem Staat hier wollte man mich ja fertig machen. Man wollte mich verschwinden lassen, damit ich nicht gegen diesen CSU-Amigo Ries aussagen konnte. Und ich hatte immer meinen Diplomatenkoffer dabei und da war auch ein Brotzeitmesser drin. Ich war dann so verzweifelt, dass ich mir links und rechts an beiden Armen die Pulsadern aufgeschnitten habe. Und ich wäre dann eigentlich da verblutet. Und dann gab es irgendwie eine höhere Fügung. Da kamen dann plötzlich Kinder dazu und die merkten, dass die Tonnen waren anders aufgestellt und Kinder sind da sehr aufmerksame Beobachter. Die merkten gleich, dass die Tonnen anders dastehen und haben dann da genau geschaut und dann sahen die mich da und sagten, da liegt der Mann. Und dann bin ich aufgesprungen und das war der Beginn meiner Flucht nach Österreich und ins Ausland. Und da muss ich sagen, ich hatte zu der Zeit mir angewohnt, immer einen Diplomatenkoffer dabei zu haben. Da hatte ich meinen Reisepass drin. Und ich habe auch sowas wie einen sechsten Sinn. Ich hatte 2 Tage vorher 2.000 Mark bei der Bank abgehoben. Aber Sie hatten doch geblutet. Ich hatte voll geblutet. Warum? Und ohne Wundversorgung. Und warum ich eigentlich nicht verblutet bin, kann ich eigentlich auch nicht erklären. Es war einfach so. Und ich bin da durch dick und dünn. Das war etwa wann war denn das? Mittag. Ja, und ich bin da gelaufen durch den Wald, bis es finster war, und es bis 8 Uhr nachts. Ich bin da schon etliche Kilometer durch Gestrüpp und Dornengebüsch durch. Ich habe da vielleicht 10, 20 Kilometer zurückgelegt. Aber nicht auf freier Fläche, sondern durch dick und dünn. Ja, und ich bin dann durch den Wald weiter und ja, mir war klar, wenn ich das Auto, dass ich in Deutschland keinen Blumentopf mehr gewinnen kann bei der Mafia, war mir auch klar, das ist ja hier kein Rechtsstaat. Und wenn, dass ich gewonnen habe, wenn ich das Ausland erreicht habe, nur Österreich, war mir klar, weil was hätten die sagen sollen, den Österreichern, den österreichischen Polizei- oder Justizkollegen, was ich angestellt habe. Ich hatte ja nichts angestellt, ich war ja kein Verbrecher. Umgekehrt, der Ries und diese Justiz- und Polizeibehörden sind die Gangster, die das Recht mit Füßen treten. Also die, in dem Moment, wo ich das Ausland erreicht hatte, hatte ich gewonnen. Und ich habe mich eben dann nur im Wald aufgehalten und im Wald geschlafen. Und ich habe da irgendwie profitiert von den früheren Karl-May-Büchern, die ich gelesen habe. Wie lange waren Sie da im Walde? Ich war da 3,5 Monate im Wald. 3,5 Monate im Walde? Ich bin nach Österreich, also ich war in Deutschland etwa einige Wochen. Ich bin Richtung Rosenheim so runter und dann bei nach Aachenmühle und dann über den Geigelstein, das ist ein Berg, den kannte ich zufällig, weil da war ich schon zweimal oben mit meinem Onkel und meinem Opa. Ich bin da mit dem Mountainbike rauf und da kann man auf oben auf der anderen Seite runterfahren nach Österreich. Und wovon haben Sie mich immer noch nicht ganz sicher gefühlt. Halt, wovon haben Sie im Walde gelebt? Muss auch kalt gewesen sein. Ja, nachts ist es kalt im Wald. Also ich habe mir zunächst, da gab es wieder so ein bisschen eine höhere Fügung. Am Anfang habe ich gleich an einer Waldstraße, so, wo eine Teerstraße vorbeiführt, so eine ganz dünne Malerfolie gefunden, wie man sie um 99 Cent im Baumarkt kaufen kann, wenn man streicht, wie man sich die Möbeln abdeckt. Und eine Schnur findet man auch. Ja, und ich hatte ja Geld und ich habe mir vorher in einem Ort ein bisschen in Mühldorf etwas Material gekauft. Zum Beispiel Schere, besseres Schuhwerk, was ich halt so gedacht habe, was ich brauchen könnte. Und zu essen und zu trinken. Ja, und das natürlich auch. Und ich bin, und mir war klar, und die, und ich bin denen ja abgehaut, die wollen mich einkaschen. Ich hätte ja auch zu dem Gerichtsverfahren erscheinen müssen und bin da nicht gekommen. Und die haben dann ja auch zweimal eine Ringfahndung gemacht, einmal in Kreiburg. Und ich bin diesem Polizeiauto einmal vor der Nase einfach knapp mit dem Radl vor der Schnauze vorbeigefahren, in einem Fahrradlweg rennen und konnten die, und dann unter so unten durch, da konnten die mir nicht nach. Und bin dann eiskalt in einen Supermarkt gefahren und habe mir zu essen gekauft. Und wie ich dann, und mir war klar, ich fahre dann an Inn raus, an die Innauen, und ich bin so ein Ort, mit meinen Onkeln früher oft auch in die Natur raus. Ich fühle mich da auch irgendwie gar nicht so unwohl in der Natur. Ich hatte irgendwie eine Vorstellung, wie ich mich da durchschlagen konnte. Mir war klar, ich fahre da die Richtung Inn. Da, das ist das unwegsamste Gelände, da können die einen nicht, da nützt ihnen ihr Polizeiauto und ihre ganze Technik nichts. Und wie ich also den Ort verlasse und die letzte Straße, die rausführt, wo man schon das Feld sieht, sehe ich, wie links, da ist noch so eine kleine Siedlung, und da sehe ich Leute, und dann dachte ich, die frage ich einfach nur mal noch nach dem Weg, aber das war auch nur höhere Fügung, denn ich wusste eigentlich den Weg, aber ich bog da in diese Straße rein. Diese Leute gingen dann ins Haus, das waren etwa 100 Meter hinten, ich kehrte mit dem Rad um, und in dem Moment, wo ich umkehrte, sah ich an der Straße vorne, an der Hauptstraße, wo ich normalerweise gefahren wäre, ein Polizeiauto mit Blaulicht, mit einem Affentempo Richtung Stadtinneres fahren. Also ich werde ihm direkt in die Arme gefahren, aber dadurch, dass ich in diese Seitenstraße reingefahren bin, bin ich dem ausgekommen. Und danach war ich sozusagen sicher, weil der hatte ja das Gebiet schon abgegrast, und ich fuhr dann da in die Innauen und habe mich nur noch im Wald aufgehalten. Und ich habe ja einfach mit dem auskommen müssen, ich habe mir eben genügend Proviant gekauft, Cola und Vollkornbrot und viel Schokolade. Ja, war es ein bergiges Gebiet, wo Sie da übernachtet hatten? Ja, das war dann schon hügelig und wurde immer hügeliger, weil ich ja in Richtung... Sie waren der Mann in den Bergen? Kann man sagen. Ne, auf der Flucht von einer falschen Verurteilung, der Mann in den Bergen, das kennen Sie doch. Ist das ein Film, den es gibt? Ja, sicher. Der Mann in den Bergen, oder heißt es der Mann aus den Bergen? Adams, egal, Adams, Grizzly Adams. Ah ja. Kennen Sie nicht? Ist Fernsehserie, eine ganz bekannte Fernsehserie. Ich sehe schon seit 1998 nicht mehr Fernsehen. Ich etwa auch, aber ich weiß nicht, bei mir waren es vielleicht 20 Jahre, dass ich keinen Fernsehen mehr gucke. Aber das ist vernünftig. Es kommt so viel Schrott und Manipulation. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber das... Nein, das ist schon richtig so. Sabine Christiansen, die hatte mal als Thema... sollen die Löhne der Arbeiter um 20% oder 30% gesenkt werden? Ich hatte diese Schrottsendung eigentlich schon gar nicht mehr angeschaut und habe mir gedacht, das schaue ich mir an. Und das war so, schon in der Begrüßungsrunde waren sich die Bonzen, die ja nur von der eingeladen wurden, ein Arbeiter oder ein Durchschnittsbürger hat man ja in deren ihrer Talkshow nie gesehen, waren sich die Herren einig, dass die Löhne um 30% gesenkt werden sollten. Und dann sagte die SC, die Sabine Christiansen, ja, warum senken wir die Löhne nicht gleich um 50%? Und da war bei mir der Ofen aus. Ich habe dann an den Intendanten geschrieben, dass ich dem Fernseh abmelde, man soll durch diese SC den Lohn um 50% senken. Aber jetzt nochmal zurück zu Ihnen. Also ich bin dann richtig ins Gebirge reingekommen. Ich war dann in Österreich, da fühlte ich mich nicht mehr so verfolgt, aber immer noch nicht ganz sicher, weil dieser CSU-Mafia war ja alles zuzutrauen. Und ich habe dann immer noch nur im Wald geschlafen. Und der Mann in den Bergen stimmt noch total, denn ich bin dann Richtung Vorarlberg gefahren. Und da gibt's den Reschenpass, da kann man bequem fahren. Das ist übrigens da, wo so ein Kirchturm aus dem See rausschaut. Aber ich bin nicht über den Reschenpass gefahren, obwohl es damals ja schon dieses Vereinigte Europa gab und man gar keine Grenzstationen mehr, sondern ich habe mir einen Mountainbike-Führer gekauft. Und davor ist so ein Gebirge. Ein Gebirgsmassiv und die heißt Kompatschwand. Und da habe ich mir einen Mountainbike-Führer gekauft und da ging es bis zu Schwierigkeitsgrad 5 oder 6, was das höchste ist, ging fast ganz rauf bis zum Gebirgsgrad und auf der anderen Seite war auch wieder ein Wegerl, aber am Gebirgsgrad drüber ging es nicht und ich dachte mir, das schaffe ich schon. Also das war das Extremste, was ich in meinem Leben, ganzen Leben gemacht habe, denn ich hatte ein Mountainbike hinten drauf etwa 30 bis 40 Kilo. Proviant und alles mögliche Zeugs. Und das hatte seinen Grund, warum der Mountainbike-Weg da aufhörte und selbst mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad, das ging dann nur noch weiter, wie man sich eine Kiesgrube vorstellen muss. Also wo man nur noch runterrutscht, wo es 45 Grad Hangabtrieb hat. Und ich kam dann nur rauf, weil da Latschen waren, so flache Tannengewächse. Und da habe ich mich mit einer Hand hochgezogen und mit der anderen Hand das Rad nachgezogen. Und ich bin da ein paar Mal abgerutscht, ich wollte schon aufgeben, aber ich habe mich da hochgekämpft. Und dann wurde das Gebiet stufig, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und mein Onkel hat mir später gesagt, das war vielleicht ein früherer Steinbruch. Also das waren Stufen teilweise von 1,50 Meter bis 2 Meter. Da musste ich auf den Fahrradsattel steigen und dann mich wieder von oben runterbeugen, das Rad nachziehen. Das war aber ein bewaldetes Gebiet. Und plötzlich war ich dann aber oben und da oben war eine Straße, man konnte ganz bequem nach Italien runterfahren. Dann bin ich zum Gardasee gefahren und wollte eigentlich noch weiter runter, aber in Italien gibt es kein Wald. Und ich habe mir dann die Nase und die Lippen aufgebrannt. Dann habe ich mir gedacht, zu heiß im Süden ist doch nichts für mich. Ich bin umgekehrt wieder Richtung Österreich nach Villach, Klagenfurt. Hab dann da Österreicher kennengelernt, wo ich auf deren Grund zelten konnte. Aber man war ja immer noch auf der Flucht, man war ja obdachlos und bekam dann den Tipp, ich könnte vielleicht am Neusiedler See bei der Weinlese helfen. Bin ich dann dahin gefahren, habe allerdings keinen Job bekommen, weil die sind ja so geizig, das sind nur Billigskräfte aus Ungarn oder die eigene Verwandtschaft einspannen, aber egal. Und dann bin ich nach Ungarn rausgefahren und wollte eventuell, ich hatte ja null Perspektive in Deutschland, vielleicht, und China war mir ja inzwischen sehr sympathisch geworden, vielleicht einfach mit dem Rad nach China fahren. Und da wäre ich ja nicht der Erste gewesen. Aber wie ich in Ungarn war, und ich habe da immer noch während der Zeit im Wald geschlafen, haben mir drei Leute hintereinander dasselbe gesagt. Wenn sie da weiterfahren in die Ukraine, alleine mit dem Fahrrad, dann, der letzte Mensch sagte mir das so, der konnte gut Deutsch, dann ist es nicht 99% sicher, sondern 100% sicher, dass sie überfallen werden. Die bringen sie zwar nicht um, die tun ihnen nichts, aber die nehmen ihnen alles ab, alle Wertsachen und so weiter. Und ich habe dann in der Folge auch von solchen Überfällen gehört auf dem Fahrradweg, als ich wieder zurückfuhr. Also gut, ich ließ mir da was sagen, wenn denn ich dachte mir, die kennen sich in dem Gebiet besser aus, ich bin da ein Fremder und ich richte mich einfach nach diesen Ratschlägen und bin dann nach Österreich Richtung Wien zurückgekehrt. Und dann hatte ich da dann eigentlich so viel Pech, wie ich früher hatte, aufgrund dieser Mafia, so viel Glück hatte ich dann eigentlich immer, sozusagen ausgleichen, die Gerechtigkeit. Ich habe es geschafft, aus der Gosche, aus dem Wald, eine Wohnung zu bekommen und einen Job. Das, glaube ich, wäre in Deutschland kaum möglich. Frage, hatten Sie denn im Wald ein bisschen Besuch bekommen? Irgendwelche Tiere? Nachts? Nö. Ja, diese Zecken. Aber das habe ich nicht schlimm gesehen. Das ist eigentlich nicht so wichtig, aber wenn Sie mich schon fragen, kann ich... Bären? Hatte ich eine Ameiseninvasion, dann Zecken, also aber die, wenn man zum Beispiel mal wohin muss oder so, oder einfach mal spazieren geht und sich die Beine vertritt, die hängen sich überall ein und dann entdeckt man innen drin im Zelt dann morgens, wenn es hell ist, dass dort Zecken sind. Ich habe etwa im Verlauf dieser Monate etwa 200 Zecken im Bereich Wien in meinem Zelt gefunden. Das waren dann immer 3,5 Monate, das war dann nur in einer Dauer von etwa einem Monat. Aber egal. Und wenn die wirklich so gefährlich wären, wie es heißt, dann hätte ich ja irgendeine Zeckenerkrankung bekommen müssen, aber nichts bekommen. Na, ich dachte an Bären oder auch Hirsche und Rehe können mit den Vorderbeinen einprügeln. Jetzt muss ich sagen, fällt mir was ein, das war dann an der Donau, als ich an der Donau entlang fuhr, in der Nähe von dem Stift Melk, und da zeltete ich einmal ganz neu an der Donau in dem Gebüsch und so, und da waren so Wege, so Trampelpfade, und ich dachte, ja, da spielen vielleicht Kinder oder was, und ich baute mein Zelt direkt auf so einem Trampelpfad auf. Und nachts hörte ich auf einmal wieder so ein Reh direkt hertrabt und in letzter Moment irgendwie gestoppt hat, sonst wäre mir das direkt ins Zelt reingelaufen. Also das waren Trampelpfade für die Rehe, die von den Weinhängen, die mögen ja die Weintrauben sehr gern runterkommen, das hat man Österreicher dann erklärt, und die trinken dann nachts Wasser aus der Donau. Und das Reh hatte nicht damit gerechnet, dass da ein Zelt steht. Und da war dann auch mal eine Schlange, eine Eskulapnatter oder eine Kreuzot oder was, aber ich habe vor Tieren eigentlich weniger Angst. Die war direkt, ich mache das Zelttor auf und 30 Zentimeter von mir hängt die Schlange so in so einem Gestrüpp drin. Mhm. Aber vielleicht hatte die mehr Angst vor mir als ich vor ihr. Sie bekamen also eine Wohnung? Ja, ich fuhr dann in Baden, das ist ein prominenter Kurort südlich von Wien, zum dortigen Arbeitsamt, das heißt dort AMS, Arbeitsmarktservice, und machte auch eine erstaunliche Entdeckung, wie freundlich, dass es dort zugeht. Das war wie eine Hotelrezeption und auch so schön nett eingerichtet, und eine jüngere Frau dort, die mich freundlich fragte, und ich habe dort mein Handy-Akku aufladen können und habe mich erkundigt, ob irgendwo ein Job frei ist. Und in der Nähe von Wien hätte ein Elektriker gesucht worden. Und ich bin dann, und das war übrigens ein Unterschied zum Arbeitsamt, wie es in Deutschland üblich ist. Da ist man, wird man ja, das ist ja ein Klima unter aller Sau, ich glaube, jeder, der damit zu tun hat, dem braucht man das nicht. Wo ist das Klima so schlecht? Deutschland oder? In Deutschland. Ach so. Und in Österreich ist es ja Arbeitsmarktservice. Und das stimmt. Es ist ein Service. Ein Service. Auf jeden Fall fuhr ich dann dort zu diesem Ort, in Breitenfurt heißt der. Ich bekomme da zwar dann diesen Elektrikerjob nicht, aber da war noch so ein Industriegebiet, so größere Hallen, und da stand ein Mann vor so einer Halle, und da hielt ich einfach und fragte den, ob er, wie man weiß, der einen Job zu vergeben hat. Und dann sagte er, ja, er vielleicht selbst. Das war der Künstler und Bildhauer Georg Mix. der übrigens schon in Japan Auftragsarbeiten gemacht hat. Und der hat da seine ganzen künstlerischen Sachen in eine große angemietete Industriehalle platziert gehabt. Und eine ganze riesige Halle stand da voll mit seinen Sachen und die mussten in Ordnung gebracht und ausgepackt werden. Und er hatte dort auch für sich privat ein Zimmer als Rückzugsgebiet eingerichtet und das hat er mir überlassen. Ich konnte da wohnen und habe ihm dann geholfen, beziehungsweise fast alles allein gemacht, diese ganzen Sachen ausgepackt und schön eingerichtet. Und von da an konnte ich dann in eine Pension, in ein Hotel in Breitenfurt ziehen und habe dann in einem Musikgeschäft ausgeholfen und in diesem Musikgeschäft habe ich jemanden kennengelernt, der in Berlin-Döbling im 19. Bezirk, das ist der Nobelbezirk, eine ganz große, vornehme Nobelwohnung wusste, die habe ich dann gemietet. Und einfach mal so ins Blaue rein und für das nächste Monat hätte ich nicht mal das Geld gehabt und habe dann in der Zeitung geschaut, ob ich einen Job finde. Und da wurde dann jemand für Computerarbeit gesucht in einem Verlag. Und als ich schaute, wo das war gleich die nächste Seitenstraße, 200-300 Meter entfernt, also wenn man weiß, wie groß Wien ist, Durchmesser vielleicht 15 Kilometer, 2,5 Millionen Einwohner und das ist gleich 200-300 Meter entfernt, also besser kann man es ja gar nicht treffen. Und ich wurde dann da genommen in dem Verlag, habe mich da gleich bewährt. Nach einem Jahr war ich Abteilungsleiter. Ja, und da ergab es sich, und ich habe am Internetcomputer gearbeitet und da ergab es sich dann, dass ich mich revanchieren konnte bei der Politik. Aber ich weiß nicht, ob Sie wollen, dass ich das erzähle. Ja, war mit das der Bundestagswahl mit dem Herrn Stoiber. Ja, sagen Sie mal. Ja, das war so, ich konnte da surfen, mittags oder auch mal kurz unter der Arbeitszeit und 2 Stunden nach der Arbeitszeit und habe da immer aufgeschaut, was so in der Heimat los ist in Deutschland, auf der Bildzeitung geschaut und das war das Jahr 2002 und dann ließ ich plötzlich Stoiber, also der Ministerpräsident von Bayern, der damals Kanzlerkandidat auch war, liegt schon 10% vor Schröder. So langweilig war noch nie eine Bundestagswahl. Diesen Vorsprung kann Schröder nie mehr einholen. Und dann war ich natürlich entsetzt, dass dieser Stoiber Kanzler werden sollte. Da muss ich jetzt noch was einflechten, was ich nur kurz erwähnt hatte. Ich hatte ja gesagt, ich habe da Eilinterventionen geschrieben und die Politik eingeweiht, natürlich auch an den Herrn Ministerpräsidenten Stoiber. Der ist ja an allererster Stelle für bayerische Verhältnisse zuständig. Ich habe den da eingeweiht, was für kriminelle Zustände an der Schule sind. Persönlich hat er mir nicht mal geantwortet, sondern seine damalige Kultusministerin Monika Hohlmeier antworten lassen, die auch nicht persönlich antwortete, sondern eine Ministerialbeauftragte Kubosch. Und die schrieb dann so intelligente Aussagen wie: bei der betreffenden Schule handelt es sich um eine Privatschule, die Schulaufsicht kann hier nicht eingreifen. Das ist natürlich totaler Humbug. Denn natürlich ist das Kultusministerium auch für Privatschulen zuständig. Das weiß ich definitiv, kann sich auch jeder selbst an einem Finger ausrechnen. Sonst könnte ja jeder eine Privatschule eröffnen und lehren und Noten vergeben, wie er will. Und zweitens war das ja eine Antwort auf einem Niveau, als wie wenn sich jemand beschwert hätte, dass zu oft Turnstunden oder Musikstunden ausfallen. Dabei hatte ich ja schwerkriminelle Vorgänge an das Ministerium und an den Herrn Ministerpräsidenten gemeldet. Also ich hatte die in die Pflicht genommen und der hatte die nichts unternommen und sich dadurch versündigt und schuldig gemacht. Und jetzt sollte genau diese Person auch noch Kanzler werden. Und da sagte ich zu mir, der wird mir nicht Bundeskanzler. Mhm. Und ich bin politisch interessiert, ich kann gut schreiben und so weiter. Und ich wusste sofort, was ich tun musste. Ich hatte auch von diesem Büro aus im Wiener Verlagshaus schon ein paar Mails an die SPD-Parteiführung geschickt. Und ich setzte mich hin und schrieb noch während der Arbeitszeit eine einseitiges, kurzes Mail, eine Strategieempfehlung an die SPD-Parteiführung, wie man die Bundestagswahl noch gewinnen kann. Nämlich, was ist seit 20 Jahren laut Bildzeitungsumfragen dem Deutschen am wichtigsten nach dem Auto, dass Deutschland nicht in einen Krieg hineingezogen wird. Genau das habe ich geschrieben. Dann kann man die Bundestagswahl noch gewinnen. Und der Punkt ist, Schröder ist dann mit dieser Strategie und bekanntermaßen ja an die Öffentlichkeit getreten. Aber ich habe den Tipp 1,5 Monate vorher gegeben. Und ich weiß, mit jemandem, den ich telefoniert habe und auch Mailverkehr von der SPD-Parteiführung, dass jedes Mail gelesen wird. Und es ist ja ganz leicht nachvollziehbar, dass jemand, der an der Macht ist, wie der Schröder, und droht, sie zu verlieren, dass der natürlich gerne nach jedem Strohhalm greift, der ihm geboten wird, wie er doch noch Kanzler bleiben kann. Die haben die Idee aufgegriffen und haben gewonnen. Das waren damals 6.000 Stimmen mehr, aber da fragt heute keiner oder mehr. Und danach, Adenauer hat damals früher auch noch mit einer Stimme Vorsprung Kanzler werden können. Und damit hatte ich mal den Stoiber schon mal eins ausgewischt. Das war aber nicht das letzte Mal, weil da waren ja weitere Rechnungen offen. Der hat ja irgendwie mein Leben kaputt gemacht und die Zukunft mit meiner Freundin und meine Freundin kaputt gemacht. Ich kehrte dann aufgrund bestimmter Umstände nach Deutschland zurück, weil meine Mutter erkrankt war. Und zwar sehr schwer erkrankt. Und ich habe die dann in Altötting in ihrer Wohnung 1,5 Jahre lang noch gepflegt, bis sie gestorben ist. Und da war mittlerweile das Jahr 2005 erreicht. Und da war die SPD ja im Abwind. Und die Bundestagswahl wurde ja ein Jahr vorgezogen, auf 2005. Und mir war klar, Machtmensch, wie der Stoiber ist, wird er wieder versuchen, die Frau Merkel in einem Frühstücksgespräch, wie schon in 2002 gewesen war, zu überzeugen, dass natürlich er Stoiber-Kandidat werden muss und nicht Frau Merkel. Und das wollte ich verhindern und ich habe mich daher rechtzeitig mit der Frau Merkel und der CDU-Parteiführung in Verbindung gesetzt, ihnen einige Mails geschickt, wieder mit nützlichen Tipps, wie man den Stoiber verhindern kann und warum der kein Kanzlerkandidat werden sollte. Nämlich, die CSU in Bayern ist ja nur sowas wie ein Karnickel-Züchterverein, den es nur in einem Bundesland gibt, während es die CDU ja in 15 von 16 Bundesländern, also praktisch in ganz Deutschland gibt. Und wie will einer den Anspruch auf Kanzler erheben, den es nur in einem Bundesland gibt? Also die sind ja zu dumm, sich in ganz Deutschland als Partei anzumelden. Oder Stoiber bietet nur die Opa-Perspektive, ist schon zu alt. Ein Kanzler muss ja der Bevölkerung eine längere Perspektive bieten können, mehrere Legislaturperioden. Oder immer reden die Herren von Emanzipation, aber wenn es dann darauf ankommt, dann gilt für die Althirnriege der CSU die Emanzipation plötzlich nicht mehr. Jetzt muss auch mal Emanzipation gelten. Ich muss natürlich hier einpflichten, mir ging es nicht darum, die CDU oder die Frau Merkel zu befördern, mir ging es darum, den Stoiber zu verhindern. Und das konnte auch erreicht werden, das habe ich jetzt schon vorweggenommen. Das war aber nur das Vorspiel sozusagen, denn mir war klar, dass wenn die CDU-Parteiführung und die Frau Merkel wissen, was der Herr Stoiber, der Ministerpräsident, zu verantworten hat, was da in Altgern an dieser Betrugsschule gelaufen ist, an kriminellen Vorgängen und an menschlichen Gemeinheiten gegen meine Freundin und ja auch gegen mich und durch die bayerischen Behörden, dann hat der in Berlin keinen Blumentopf mehr zu gewinnen. Und so kam es auch, die Merkel hat sich diesmal durchgesetzt, wurde Kanzlerkandidatin und damit ja auch Kanzlerin. Und besonders die Bayern wissen es, aber vielleicht weiß man das auch in ganz Deutschland, es kursierte ja der Spruch, wenn Stoiber schon nicht Kanzler wird, dann aber zumindest Superminister für Wirtschaft und Finanzen. Und das wurde er ja auch nicht und die Presse wirft ihm ja vor, Stoiber hat gekniffen, das war ja so ein unerklärlicher Vorgang, dass er plötzlich nach München heimfuhr und überhaupt nichts mehr werden wollte in Berlin. Und das haben ihm die Bayern vorgeworfen, denn plötzlich war nichts mehr los mit der CSU und dem Stoiber. Das war ein totaler Rohrkrepierer und man hat gesagt, er hat gekniffen, hieß es in ganz Deutschland in der Presse, Bayern war unten durch, sogar in seiner eigenen CSU, musste 9 Monate lang von einem Ortsverein zum anderen tingeln. Bekannt ist ja seine Aussage, ich leide wie ein Hund. Und hat, bis er dann wieder etwas Oberwasser bekommen hat. Ja, und die Erklärung ist eben folgende: Die Merkel hat ihn nach Hause geschickt. Da kommt, natürlich kommt noch zu, Stoiber hat sich dort oben auch daneben benommen. Er hat gemeint, er kann dort oben dauernd der Merkel Befehle geben und da großkotzig auftreten. Und irgendwann hat es der CDU-Parteiführung unter Merkel einfach gereicht und dann haben sie ihm das an den Kopf geknallt. Und dann ist er nachts zum München nach Hause geflogen mit dem Flieger nach München. Die Merkel hat ihm hinterher telefoniert, wenn er noch was zu sagen hat, kann er sich ja von München aus melden. Aber darüber gab es auch eine Zeitung, Berichterstattung, oder? Über den Fall? Ja, ich hab mir das Foto aus der Bildzeitung ausgeschnitten, wie die Merkel den Stoiber da zusammenstaucht. Das war auf den Gängen im Parlament, in der Regierung, und das hat zufällig ein Reporter, ein Fotograf geknipst. Haben Sie das Foto noch vorliegen? Ja, das habe ich Ihnen auch in den Mails geschickt. Da gucke ich nach. Mhm. Und das war... Da sieht man also den Kopf und vom Stoiber und den Kopf von der Merkel, wie sie ihm ganz schön zusetzt. Das wird aus dem Foto selbst klar, ohne weitere Erklärung. Und war das erstmal das Ende Ihrer Leidensgeschichte mit der ganzen Reise bis nach Wien und so weiter hin und her? Bis Sie eine Wohnung hatten oder ging es noch weiter? Ich hatte dann ja eine Wohnung bei meiner Mutter und nachdem die gestorben war, tritt man ja rechtlich automatisch in dieses Mietverhältnis ein. Aber aus dieser Wohnung hat man mich nochmal rausgeekelt. Aber man sollte vielleicht die Geschichte mit dem Stoiber zu Ende erzählen, denn das Ende des Stoiber spielt sich noch in dieser Wohnung in Altötting ab. Der Stoiber hat dann auch einen Fehler gemacht, der jetzt mit dem Resümier direkt nichts zu tun hatte. Das war die Geschichte mit dem Bären Bruno. Zuerst hat er den herzlich willkommen geheißen und dann abschießen lassen und hat es geschafft, einmalig überhaupt in der Politgeschichte Deutschlands eine Ablehnung von 90%. 90% bei Umfrageergebnissen gegen sich zu schaffen. 80%, 90% am Höhepunkt des Skandals. Ja, was war denn da ausschlaggebend? Was hat er so falsch gemacht, dass er so sehr abgelehnt wurde? Das war einfach infam, wie das Ganze gelaufen ist. Und für die Bevölkerung war es nicht nachvollziehbar. Zum Beispiel stand in der Bildzeitung, der bayerische Minister Schnapp auf, der dafür direkt zuständig war, hat von Schulkindern 6.000 Briefe bekommen, rettet den Bären mit Zeitung, mit Zeichnungen und alles groß und rührselig aufbereitet. Und auf einmal sollte der Bär abgeschossen werden. Ich weiß übrigens warum. Ich habe da ermittelt. Ich war auch im Internet aktiv. Kann man teilweise heute noch was finden. Das war, der Stoiber sprach ja von dem Schadbären und Problembären. Das ist zwar vom geistigen Niveau her, könnte man das dem zwar selber zutrauen und der CSU, das kam aber aus einer ganz anderen Richtung, das kam aus dem WWF Österreich. Und zwar gab es da eine, mir fällt jetzt der Name dieser Person nicht ein, es gab da so eine Wortführerin des WWF Wien, und egal wie die heißt. Die hatte aber nicht mal Biologie studiert, sondern Medienrecht und wie man Werbung macht. Und genau das ist nämlich der WWF. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mal da schlau zu machen. Die sind überhaupt kein Tierschutzverein, die sind nur ein Landschafts-Umweltschutzverein. Und immer wenn die ein Tier besonders schützen, stirbt es besonders aus. Die arbeiten mit Terrorgruppen zusammen, und mit Wilderen, die Nashörner abschießen. Die Naturschutzparks, die Leute spenden, es werden Naturschutzparks gekauft. In Afrika Gebiete, wo es Uran gibt, die werden umzäunt, da darf keiner mehr rein. Man hat angeblich Neger abgeschossen, die Wilderer sind in den 80er Jahren. Nachträglich hat sich herausgestellt, die hatten nicht mal ein Gewehr, also höchst dubiose und fragwürdige Zustände. Das ist, man kann eigentlich sagen, ein krimineller Verein und Leute, die im Tierschutz tätig sind, also im echten Tierschutz, die haben mir gesagt, die WWF ist schlimmer als die CIA. Und ich habe mich da auch schlau gemacht und das ist haarsträubend, was man da finden kann. Vielleicht sage ich das gleich, es gibt eine Seite, die heißt Tigerfreund. und da kann man Links über die WWF, über den WWF finden. Ein interessanter Artikel heißt, der WWF hat Geburtstag. Sie wollten über den Schadbären noch was sagen, wie das dazu ja, kam. Ja, genau. Und das kam von dieser einen Frau, die, die den WWF in Wien leitet. Und da gibt es ein Braunbär-Konzept, Projektkonzept des WWF Österreich. Dort gibt es ja Bären in Kärnten. Und da war Folgendes, es lebten dort, der WWF hat sich dort wichtig gemacht, dass er dort ein Bärenprojekt hatte. Und dann sind auf einmal aus Jugoslawien, Slowenien weitere Bären zugewandert. Und das passte dem WWF nicht, weil damit wäre ja seine Arbeit praktisch überflüssig gewesen. Und die haben sich so dargestellt, nur weil wir uns um die Bären kümmern und wir Spendengelder bekommen, überleben die Bären in Österreich. Und das war ja ein reines Märchen. Es sind da Bären zugewandert und sind immer mehr geworden ohne den WWF. Und es gab damals, das war damals schon in den 70er Jahren, heftige Diskussionen in Österreich, weil der WWF forderte, dass diese zugewanderten Bären abgeschossen werden. Müssen Sie sich mal vorstellen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Waren diese Bären gefährliche Bären? Nö. Die flüchten ja normalerweise vor den Leuten. Und dieser Bruno flüchtete ja vor Touristen und lief vor Kühen davon. Der dann in Bayern abgeschossen. Aber um jetzt die Kurve zu kratzen von diesem WWF Österreich, der Begriff Problembär und Schadbär stammt vom WWF Österreich Wien und der hat dem Stolper das eingeredet. Diese eine Frau, deren Name mir jetzt nicht einfällt. Und das hat der Stolper also nur übernommen und man hat einfach Angst gehabt, dass der Bär vielleicht doch mal jemand anfallen könnte, war aus der Luft gegriffen. Denn in Österreich funktioniert das ja, da gibt es ja 20 Bären und die richten auch keinen großen Schaden an. Die österreichischen Gebirgsbauern bekommen im Jahr etwa 20.000 Euro Schadenersatz für eventuell gerissene Lämmer oder so. Und da muss man einen Vergleich machen. Diese eine finnische Jägertruppe, die der Stoiber einfliegen hat lassen, die den Bären hätten fangen oder abschießen sollten, die allein haben ja schon 30 oder 40.000 D-Mark gekostet. Die haben ihn nicht gefunden. So, und da kam es dann, dass der Stoiber auf 90% erst nachdem der Bär erlegt war. Ich habe übrigens auch, und man wollte ja geheim halten, wer das war, ich habe da ermittelt, ich habe eigentlich als erstes im Internet gepostet, wer den abgeschossen hat. Es hieß ja dann Jäger. Das war so. Der Bär hatte sich in Bad Tölz nachts um 2:30 vor die Polizeistation gesetzt und die Polizei traute sich nicht mehr raus. Und dann verirrte er sich an der Rotwand in ein Gebiet, und das habe ich dann ermittelt, wo ein Ausbildungslager der Bereitschaftspolizei ist. Und wer jetzt, das wusste ich bis dahin auch nicht, wer jetzt meint, Bereitschaftspolizei ist nur Polizei, so eine Art Hilfspolizei zweiter Ordnung, der täuscht sich. Das ist eine Eliteeinheit, die Politiker beschützen, Sicherheitspersonal und sowas ist das, Terroristenbekämpfung. Und die hatten dort ein Ausbildungslager an der Rotwand. Und nicht weit von diesem Ausbildungslager ist der Bär abgeschossen worden, und zwar von Polizisten. Aber egal. Auf jeden Fall, nachdem der Bär abgeschossen war, hatte der Stolper es geschafft, auf minus 90% Ablehnung zu kommen. Genau. Dort war auch die Weltmeisterschaft. Ein Sportreporter, Waldemar Hartmann, glaube ich, heißt der, sagte, dann wird man nicht gewinnen, denn der Bär ist das Symbol von Berlin und von noch drei anderen Sachen, die auch mit dem Fußball zu tun haben. Ich bin kein Fußballfan, jetzt kenne ich mich da nicht so aus, aber der hat auch schon vorausgesagt, Deutschland wird die Fußballweltmeisterschaft nicht gewinnen. Und das ist ein unverzeihlicher Fehler und eine Dummheit und Instinktlosigkeit. Gut, also Stoiber war in Ungnade gefallen und jetzt kommt der finale Schlussakkord. Mit einer Frau, Dr. Gabriele Pauli, Landrätin aus Fürth. Und die hatte den Fehler begangen, frischen Wind für die CSU zu fordern. Und das genügte, um bei der CSU-Obrigkeit ganz oben in Ungnade zu fallen. Dann hat die rechte Hand des Herrn Stoiber und der Stoiber-Clan rumtelefoniert und in ihren Bekanntschaftskreisen ermittelt, ob man der Frau Pauli Männergeschichten anhängen kann oder Alkoholprobleme. Das ist das Niveau, dass man immer die Leute unter der Gürtellinie fertig machen will. Wobei dazu zu sagen ist, die Frau Dr. Pauli war damals geschieden, heute vielleicht auch noch, da bin ich nicht informiert, und darf die sich keinen neuen Freund suchen oder nicht nochmal heiraten, Männergeschichten anhängen, also wo sind wir denn? Auf jeden Fall, die Frau Pauli war eine und ist eine selbstbewusste Person und hat sich das nicht gefallen lassen und machte instinktiv das Richtige. Sie richtete ein Internetportal, ein Internetforum der CSU, wo sie da aufforderte, dass man Verbesserungsvorschläge und für frischen Wind in der CSU sorgen sollte. Und sie selber schrieb eigentlich gar nichts. Sie stellte nur das Internetportal zur Verfügung. Aber das war für mich das gefundene Fressen, denn ich hatte in Wien in dem Büro im Verlag gelernt, Internetprofi zu werden. Das war meine Arbeit. Ich habe, während ich meine Mutter gepflegt habe, dauernd die andere Zeit, wo ich nichts zu tun hatte, nur im Internet gesurft. Ich bin also echt fit, kann ich sagen. Und das war, und ich bin ja sonst nicht auf den Kopf gefallen und kann intelligent formulieren und schreiben. Und habe also dieses Forum benutzt, um den Stäuber in der Luft zu zerlegen. Das kann ich ohne Übertreibung so sagen. Und obwohl ich sonst immer unter meinem Namen poste, habe ich hier eine Ausnahme gemacht, damit ich unter vielen Namen schreiben kann. Wenn ich immer nur unter meinem Namen geschrieben hätte, ja, das ist der, den seine Meinung kennen wir ja schon. Darum habe ich immer verschiedene Nicknames benutzt und habe argumentativ gegen den Stäuber da richtig gearbeitet. Ich bin sogar in der Presse zitiert worden mit meinen Argumenten, zwar nicht unter namentlicher Nennung, aber inhaltlich, dass hier versucht wird, auf dem Stäuber von aus dem Maximilianinum heraus den Stäuber zu verteidigen, aber dass das nur auf dem jämmerlichen Niveau stattfindet. Also ich war selbst überrascht, wie wenig da dagegen kam. Die haben einfach keine Leute mit Grips, die da irgendwie dagegen halten konnten. Ich habe die sogar verarscht und geschrieben, hat die CSU wirklich keine eigenen Leute, dass sie ein Stäuber-Promotionsforum einrichten können oder dergleichen. Aber da, die konnten einfach nicht mithalten und nicht Paroli bieten geistig. Was wissen Sie über die Frau Pauli noch alles? Dass die dann aus der CDU mehr oder weniger hinausgeekelt worden ist und dann eine eigene Partei gegründet hat, aber dann, glaube ich, wieder diese Partei, aus der Partei wieder ausgetreten ist. Ja, ist einigermaßen bekannt geworden. Ja, man hat sie ziemlich unfair behandelt, immer so in so als Latex-Pauli, weil sie hat in irgendeinem New Yorker Modemagazin oder Illustrierten hat sie mal da für Aufnahmen posiert. Nicht posiert, halt nur Modell gestanden, muss man sagen, in so einem engen Latexanzug, und das war für die CSU schon wieder ein Grund, dass man sie sozusagen in das Rotlichtmilieu rücken will. Ja, eines meiner Posting war, dass ich geschrieben habe, es gab im Jahr 2002 Gründe, warum Stäuber nicht Kanzler wurde, es gab im Jahr 2005 Gründe, die nicht öffentlich bekannt sind, warum Stäuber nicht Kanzler wurde, und dieselben Gründe können dazu beitragen, dass Stäuber jetzt nicht mehr Ministerpräsident bleibt. Darauf ist er zurückgetreten. Ja. Ist denn in Ihrer Angelegenheit dann das meiste erstmal gesagt? Mit dem Wohnungswechsel, mit dem Terror? Der Hauptterror ist sozusagen vorbei, aber man hat mich weiter terrorisiert. Man hat mich dann mehr oder weniger aus der Wohnung von meiner Mutter rausgeekelt. Ich habe die ganze Zeit, während ich bei meiner Mutter wohnte und dann später noch ein halbes Jahr, ausschließlich auf eigene Kosten gelebt. Also mir das Essen selber gekauft, das Stromgeld bezahlt, die Internetgebühren bezahlt, die teilweise 180 Euro im Monat waren, denn ich hatte da Internet bei Kohl, was teuer war damals oder heute auch noch. Und die Wohnung war teuer dann, nachdem meine Mutter gestorben war, habe ich die Miete voll gezahlt. Und dann waren nach 2 Jahren meine Ersparnisse aufgebraucht und ich hatte dann irgendwie ein Burnout und Chronik-Fatigue-Syndrom und hatte ja vorher schon einiges mitgemacht und musste meine Mutter da pflegen. Und ich habe mich zwar dann schon beworben um einen Job, aber keinen bekommen auf die Schnelle und musste Hartz-IV-Empfänger werden. Oder beziehungsweise ich bin es nicht geworden, ich habe es nur beantragt, man hat mir über 2 Monate das Geld vorenthalten. Und wer die Rechtslage kennt, wenn man nur einen Monat die Miete nicht bezahlt hat, kann man sofort gekündigt werden. Und da gibt es kein Rechtsmittel dagegen. Da hat man also die Wohnung auf. Da kann man auch so einen guten Anwalt haben, dann ist man die Wohnung los. Und genau das haben die ja erreicht. Ich bin dann auch, es gibt dann noch sowas wie Räumungsschutz, wenn man sozial schwach ist. Ich bin dann wieder an unser schon besprochenes, berühmtes Altöttinger Amtsgericht mit diesem gewissen Niveau gegangen und zur Rechtsantragstelle, da saß eine durchaus nette Frau drin, ich habe dir das, die Lage erklärt, gesagt, mal abwarten und so und Antrag einreichen auf Räumungsschutz und ich war dann nochmal dort und dann habe ich nochmal einen Termin gehabt. Und dann ist was Interessantes passiert. Hier kommt wieder die Polizei Altötting ins Spiel, die systematisch gegen mich arbeitet. Bei den ersten zwei Terminen war die Frau sofort, hatte sofort Zeit und konnte gleich in das Amtszimmer gehen. Und beim dritten Mal musste ich am Gang heraus warten. Und jetzt gibt es sowas wie Justizvollzugsbeamte. Das sind Polizeibeamte, die am Gericht tätig sind. Und in Altötting gibt es auch einen, der für so Arbeiten wie Aktenverteilen und Postverteilen eingesetzt wird. Auf jeden Fall kam der gerade den Gang daher mit seinem Wägelchen, schob das daher. Und wie der mich da warten sah vor dem Zimmer, zuckte er zusammen, das kann man so sagen, ließ seinen Wagen stehen, nahm also keine Post und keine Akten mit, das weiß ich definitiv, ging da rein, war knapp 5 Minuten drin. Und nachdem dann die Dame für mich Zeit hatte, war die auf einmal total abweisend und unfreundlich zu mir und sagte, da kann man nichts machen, sie könne mir nicht helfen. Und als ich dann sage, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich mit dem Zelt im Wald zu übernachten, dann sagte die mir, und jetzt halten Sie sich fest, das ist gar kein Härtefall, wenn man mit dem Zelt im Wald schlafen muss. Und da war wohlgemerkt gemeint, nicht im Feriencamp einen Tag, sondern dauerhaft im Wald wohnen, war da gemeint. Das ist fürs Altöttinger Amtsgericht kein Härtefall. So gehen die mit den Leuten um, so reden die Leute an. Und ich wurde dann nochmal 3 Monate obdachlos, hab die meiste Zeit am Waginger See verbracht, bin auch kurz ins Österreichische reingefahren. Und im Wald habe ich dann einen Förster kennengelernt. Ich dachte schon, der schimpft mich jetzt wegen unerlaubten Zelten oder was, aber der war super freundlich, hat mich eingeladen, bei ihm zu Hause zu übernachten, hat mich hervorragend bewirtet, hat mit mir über die Angelegenheit gesprochen und hat gesagt, dass es für mich wohl am besten ist, wenn ich nach Altötting zurückfahre, denn die Behörden sind für mich verantwortlich und zuständig. Und das hat mir eingeleuchtet, ich bin da zurückgefahren und nochmal zum Sozialamt hin und nachdem die gemerkt haben, was da wieder für ein Skandal draus geworden war oder zu werden drohte, hat dieser Sachbearbeiter, der dafür verantwortlich war, dass ich vorher über 2 Monate das Geld nicht bekomme, dann sogar selber beim Hausbesitzer angerufen, dass ich eine Wohnung bekomme in einem großen Wohnblock. Das ist allerdings ein großer Wohnblock mit 105 Wohneinheiten, wo die sozusagen die asozialen wohnen, kann man fast sagen. Hm? Die haben übrigens die ganze Zeit über versucht, bis ich in Österreich war, mich zu erwischen. Und zwar 2-mal Ringfahndung mit der Polizei. Im Gebirg drinnen, einmal sauste ich schob mal so ein Tal hoch, noch nicht im Gebirg drinnen, noch so im Voralpengebiet, aber auch schon hügelig, so ein Tal hoch, eine Wiese links und rechts Wald, da fliegt auf einmal so eine Bundeswehrmaschine 5 Meter über den Hügel gekommen und das flog so tief, dass man vorher nicht einmal das Motorengeräusch gehört hat. Und knapp an mir vorbei, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur eine Übung war, dann kurz drauf flog eine, 2 Tage später ein Düsenjäger in Tiefflug genau da über den Waldweg, wo ich ging. Und noch ein drittes, das ist wirklich eindeutig, da war ich dann schon weiter im Gebirg drin, wo dann die größeren Hügel und Berge anfangen. Und ich bin ja Industrieelektroniker und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Ort hieß, das müsste ich mir auf der Karte wieder raussuchen, dann könnte ich mir das alles wieder zurechtlegen, aber im Moment habe ich den Ort nochmal nicht parat, ist auch egal, es geht um die Sache an sich. Ich hatte mir da vorher in einem Geschäft wieder Proviant gekauft, wo wobei mir bewusst war, dass das immer der Knackpunkt ist. Und so arbeiten die auch, dass die Verkäuferinnen informieren, wenn der und der kommt. Die wissen ja, wie man aussieht und mit einem Mountainbike und so und hinten viel aufgeladen auf Gepäckträger, dann rufen sie uns an oder so. Ich hatte da eingekauft, wieder Proviant, damit ich eine Woche reiche. Hatte dann ein bisschen außerhalb des Ortes Brotzeit gemacht und nachmittags fuhr ich dann außer Ort und kam an so einem großen Berg oder Hügel vorbei. Da war, und zwar war der ziemlich steil, aber eine freie Wiese, und aber an einer Seite und links und rechts war da ein großer Teil freie Wiese. Und da stand etwa 300 oder 200 Meter weiter oben ein Sendemast. Und ich bin Industrieelektroniker und habe früher auch gefunkt und so, und das hat mich interessiert. Und ich hatte eh kein Ziel, da war ja egal, wo ich hinschiebe. Und man denkt, es ist vielleicht eh besser, wenn ich jetzt von der Straße runterkomme und jetzt wieder in die Natur reinfahre, wo mir kein Auto direkt nachfahren kann. Ich schob dann da diesen ganz steilen Hügel, ich komme mit dem Fahrrad kaum rauf, da rauf zu dem Sendemast. Das war übrigens eine Umweltmessstation, die die Umweltdaten nach München sendet. Und der Sendemast stand 5 Meter neben dem Wald und da schob ich rein, ungefähr 30 Meter. Und lehnte das Fahrrad an einen Baum und machte noch und trank noch meinen Cola, weil das streng dann ganz schön an, da so steil draufschieben. Und dann höre ich auf einmal ein Hubschraubergeräusch. Und der Hubschrauber kurfte wirklich 3-5 Minuten da draußen vor dem Wald an dem Sendemast dauernd rum. Also das war eindeutig, dass die mich suchten. Das war aber nicht das letzte Mal, wie ich dann noch weiter im Gebirg drin war, oder es war es vorher. Da war mal eine Suchmannschaft im Wald. Das ist so, ich habe das früher mal als kleines Kind so Krimis gesehen, in Stahlnetz. Wenn zum Beispiel so ein Mädchen verschwunden ist im Wald und dann bildet man so einen Suchtrupp mit Polizisten. Alle 20 Meter oder 30 Meter geht ein Polizist so eine Reihe und so Kommandos und dann pfeift jemand mit der Pfeife oder man hört Hunde bellen und es heult so ein bisschen und so ein Geräuschkulisse war das in der Nähe von meinem Zelt vielleicht 800 Meter oder 500 Meter entfernt. Und wenn die in meine Nähe gekommen wären mit dem Hund, da hätte ich keine Chance gehabt. Da war ich aber in einem Tonnendickicht und ich hatte vorher alles total dicht gemacht. Ich hatte ja ein Mountainbike und der Lenker ist ja verchromt und die Speichen und das, da hatte ich alles über den schwarzen Klebstreifen drüber geklebt. Das auch unter Tonnen und von anderen Tonnen Zweige abgeschnitten und noch dazu gesteckt, dass es ganz dicht ist und auch da, wo ich mir ein Zelt hatte, übrigens immer noch ein selbstgebasteltes Zelt aus dieser Malerfolie, auch zwischen so mehreren Tonnenbäumen drin und auch noch mit Zweigen abgedeckt. Und auf einmal höre ich wie ich in dem Zelt bin, abends ein ganz bekanntes Geräusch, und zwar das Geräusch eines Heißluftballons. Und das weiß ich, weil ich habe früher in Burgkirchen gewohnt, in der Nähe vom Werk Gendorf, das zu den Pfarrwerken Höchst zählt. Und dort ist so ein Ballon, Start- und Landeplatz, wo man billig Helium bekommen kann, aber wo auch Heißluftballone starten und landen. Und wir hatten dort in der Nähe gewohnt. Ich kenne also genau das Geräusch, wenn immer diese Flamme zündet. Mhm. Und genau das Geräusch war das uns schon sehr nah. Ich habe vielleicht auf 30, 20 Meter getippt und dieser Ballon flog also wirklich genau über mich drüber, im vielleicht der Korb vielleicht 5 Meter über mir. Also wenn ich da nicht so total dicht gemacht hätte mit diesen Zweigen, dann hätten die mich gefunden. Das war dann allerdings der letzte richtige Kontakt, war so nicht, wo die noch gesucht hatten. Das war in der Nähe von Aachenmühle und dann hatte ich Ruhe von denen. Ja gut, dann sind wir jetzt erstmal fertig, denn wir haben jetzt etwa 1 Stunde und 20 Minuten telefoniert. Ja, eins ist vielleicht noch anzumerken, so einen leichten Terror gibt es schon noch, nicht nur, dass die mich aus der Wohnung geekelt hatten, sondern ich bin Hartz-IV-Empfänger leider geblieben und man wird da ganz schön schikaniert und auch das, was ich auf amerikanischen Internetseiten bezüglich Harassment gefunden habe, wie politisch unbeliebte Personen schikaniert werden, das kam mir sehr bekannt vor, dass systematisch Krach aus Nachbarwohnungen gemacht wird, dass man geöffnete Post im Postkasten findet, die wieder mit Teesaffeln zugeklebt ist. Oh, man soll also merken, dass da geschnüffelt worden ist. Also auf dem Niveau bewegt sich das noch. Naja, ich kenne auch so ähnliche Dinge. Briefe kamen an, als ob sie dreimal vom LKW überfahren worden sind, waren zum Teil geöffnet vom Anwalt direkt, kamen offen an und ähnliche Dinge, ne? Hat's alles schon gegeben. Ja, darf ich mal privat, unabhängig von meiner Geschichte, vom Interview, Sie fragen, warum hat Sie der Staat auf den Kicker gehabt oder was? Ist da der Hintergrund? Ja, mein Fall ist veröffentlicht auf Skandalfall 052. Das werde ich mir gleich anschauen. Kriminalstadt.de. Ja. Und zwar habe ich auf, es war so folgendes, ich hatte einen Umzug gehabt in meinem Gewerbe. Im neuen Kellerlager hatte ich mein Eigentum eingelagert und ich merkte dann, wie Leute das Kellerlager ausräumen wollten. Was hatten Sie für ein Gewerbe? Secondhand-Kleidung und Umzüge hatte ich gemacht. Ja. Da waren also gewerbliche Restposten waren da drin und gebrauchte Sachen. So, jetzt riefen die Polizei vom Industriegebiet aus, also vom Vermieter aus, denn die Polizei sollte verhindern, dass festgestellt werden konnte, dass da mein Eigentum drin war und dass es irgendeinen Wert hatte. Man hatte mir dann Platzverweis erteilt, zweimal hintereinander an zwei Tagen und die Diebe konnten das ganze Lager leer klauen. Nach etwa zwei Wochen war auch mein Auto gestohlen und ein polizeibefreundeter Vermieter, den ich nämlich von früher kannte, der forderte mich auf, dass ich einen Koffer mit Geld auf dem Parkplatz abstellen sollte und drohte auch noch ein paar Monate später mit einem Kopfschuss. Ich habe alles aufgenommen, auf CD gebrannt, bei der Polizei eingereicht, der Skandal war groß, alles wurde an Beweisen zerkratzt, vernichtet oder wurde gar nicht ausgewertet und man meinte hinterher, wäre doch alles nur Müll gewesen, ein Psychiater wurde dann bestellt, ich wäre ja hätte ja einen Wahn und in Wirklichkeit wäre die Erpressung ja bloß eine Verarschung gewesen, also Kinderlügen ohne Ende. Und das hören Sie am besten mal an. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Noch ja? Ganz kurz eine Bemerkung. Ja. Ich habe gesagt, das hat jetzt etwas nachgelassen. Da habe ich auch selber dazu mitgeholfen, dass es nachgelassen hat. Ich kann nämlich jedem, der das hört oder wie auch immer, einen Tipp geben, wie man sowas begrenzen kann, wenn man immer eine Videokamera dabei hat, dass man jederzeit dokumentieren kann, wenn solche Unrechtszustände sind. Eventuell, und das gibt es ganz billig, so kleine Kameras, die man gar nicht bemerkt, die man sich ans Revier heften kann, wo man unbemerkt Aufnahmen machen kann. Ab 20 Euro gibt es das oder ab 50 Euro. Senden Sie mir per E-Mail einen Link zur Herstellerseite und dann werde ich es veröffentlichen. Ja, also diese Investition, die rentiert sich auf alle Fälle. Und seitdem die das alle wissen, auch in der Nachbarschaft, sind die bedeutend vorsichtiger geworden. Ja. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Dann bedanke ich mich. Ja, tschüss.